der Schule nur die 4 im Musikunterricht. 4. Alte Penner wie Chopin interessierte mich nicht. Ich wollte Beats wie die von Dre, keinen Mendelssohn. So. Keine Opernsänger, sondern tighte Gangsterflows. So. Jahre später fing ich selber an zu produzieren. Beats. Mein Ziel war diese Ghetto-Symphonien zu komponieren. Jeez. Zuerst mit Fruity Loops, dann Reason, dann mit Cubase. Jetzt pumpen Kiddies meine Lieder auf dem Schulweg. Yeah. Kein Plan von Theorie, spiel Melodien und nach Gehör. Kauf mir Sample Libraries mit Orgel-Sounds aus Sacré-Cœur. Ich geh schuften, investier mein Geld jetzt in Equipment. Nachbarn riefen die Police, sie dachten hier wär eine Big Band. Ich hab die 808, 606 und Dr. Rhythm. Keine abgelutschten Drum-Loops und Plattenknister. Häng mich rein und studier den Scheiß wie Oxford. Ich will ganz nach oben wie mein Vorbild Scott Storch. Feinste Lines auf dem Klavier, ich bin Scott Storch. Verbrenn die Scheine wie Papier, ich bin Scott Storch. Schreib die Hits für Beyoncé, ich bin Scott Storch. Scott Storch, Scott Storch. Feinste Lines auf dem Klavier, ich bin Scott Storch. Verbrenn die Scheine wie Papier, ich bin Scott Storch. Schreib die Hits für Beyoncé, ich bin Scott Storch. Scott Storch, Scott Storch. Jetzt kommen sie alle an für Melodien zum Geld verdienen. Nur für die Hook lass ich Orchester in meinem Keller spielen. Nehm die Waffensounds doch immer mit der Shotgun auf. Lass den Bass vibrieren, die Fenster wackeln auch im Nachbarhaus. Es spricht sich rum, bin jetzt in den News mit heißem Scheiß. Produzier für Lackmann One, Flair und UFO 361. Roter Teppich bei der Bambi Gala, ich fahr vor am gelben Lambo. Steig aus, bin am Posen mit Roberto Blanco. Fotos von mir in der InTouch und der Bild der Frau. Früher keine Badewanne, jetzt ein Pool hinterm Haus. Interview in Malibu, ich führ sie durch die Villa. Spiel am Flügel meine Greatest Hits, beschützt von Bodybuildern. Hab mir Nummern von Models als deren Agenturen. Goldbahn um den Hals, an den Namen Platinuren. Vom Straßenabitur zum Top 10 Produzenten. Jeder Hit ein Mittelfinger für die Konkurrenten. Feinste Lines auf dem Klavier, ich bin Scott Storch. Verbrenn die Scheine wie Papier, ich bin Scott Storch. Schreib die Hits für Beyoncé, ich bin Scott Storch. Scott Storch, Scott Storch. Feinste Lines auf dem Klavier, ich bin Scott Storch. Verbrenn die Scheine wie Papier, ich bin Scott Storch. Schreib die Hits für Beyoncé, ich bin Scott Storch. Scott Storch, Scott Storch. Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch, Scott Storch.